Kundgabe 4332. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.06.1948. Gottes Wort nötig zur Erlangung der Seelenreife. Mein Wort entgegenzunehmen ist unerlässlich zur Erlangung der Seelenreife. Und daher ist es von größter Bedeutung, in unmittelbarer Verbindung zu stehen mit dem geistigen Reich, mit dem Geber der Wahrheit, mit dem ewigen Wort selbst. Es muss euch Menschen in einer Form mein Wille verkündet werden, wie auch euch eure Erdenaufgabe vorgestellt werden muss, um sie erfüllen zu können. Und so werde ich stets dafür Sorge tragen, dass euch mein Wort zugänglich gemacht wird. Wie ich es aber auch stets von eurem Willen abhängig mache, in den Segen meines Wortes zu gelangen. In der letzten Zeit vor dem Ende nun ist euer Wille völlig untätig, und ihr würdet meines Segens verlustig gehen, würde ich es euch selbst überlassen, mein Wort zu begehren und anzuhören. Ich muss euch in außergewöhnlicher Weise zu Hilfe kommen. Ich muss euch zu gewinnen suchen, durch ungewöhnliches Darbieten dessen, was von größter Wichtigkeit ist für eure Seele. Ich muss mit meinem Wort euch entgegentreten dort, wo ihr es am wenigsten erwartet. Ich muss euch mitten im irdischen Leben aufstören und zu euch reden, weil ihr anderswo es nicht mehr entgegennehmet oder es nur anhöret und an euren Ohren verrauschen lasset. Ich versuche alles, um euch für mein Wort empfänglich zu machen, um in euch das Verlangen zu erwecken, von mir gespeist zu werden, weil ich euch gewinnen will für die Ewigkeit. Und so muss es euch auch verständlich sein, dass ich mir selbst Diener aussuche auf Erden, denen ich die Arbeit auftrage, zu werben für mich und mein Reich, denen ich die Möglichkeit gebe, zu euch zu reden außerhalb des Ortes, da ihr sonst mein Wort entgegennehmen könntet, so ihr danach verlangtet. Ihr suchet mein Wort nicht, daher sucht mein Wort euch. Und es wird in der letzten Zeit vor dem Ende dies so augenscheinlich sein, dass eure Gedanken hingelenkt werden auf mich und mein Wort, dass ihr stutzig werden müsset, so ihr nur aufmerket und den Willen habt zu erkennen. Meine Diener werden zwar oft angefeindet und wenig Glauben finden, dass sie als meine Vertreter auf Erden tätig sind. Dennoch ist ihre Arbeit nicht umsonst getan, denn angesichts der großen Not, die noch über die Erde gehen wird, wird auch mein Wort nachhallen in den Menschen, die zuvor Kenntnis nahmen, wenn auch unwillig und scheinbar ohne Erfolg. Und es wird so manches Samenkorn noch aufgehen und zur Reife gelangen. Und so will ich segnen die Arbeit für mich und mein Reich und euch immer wieder ermahnen, rastlos tätig zu sein. Amen.